1b und 1c. Herzlich willkommen bei FreeFM, dem freien Radio für freie Hörer. Heute soll es darum gehen, wie man im Internet Geschichten erzählen kann. Ich habe mir dazu Gäste eingeladen, die sich für sehr verschiedene Formen des Geschichtenerzählens entschieden haben. Den Blogger Matthijs, die Podcasterin Susanne, den YouTuber Murat und die Instagrammerin Lian. Willkommen im Studio. Matthijs, wahrscheinlich weiß jeder, was ein Blog ist, aber kannst du vielleicht trotzdem etwas zu deinem Medium sagen? Ja, ich bezeichne uns Blogger immer gern als Dinosaurier der Internetkultur. Blogs gibt es seit den Anfängen des Internets. Am Anfang waren sie einfach eine Art Tagebuch im Netz, daher auch der ursprüngliche Name Weblog. Seit den Nullerjahren aber wurden sie als Medium für Kommunikation und Information immer beliebter. Es entstanden professionelle Plattformen für Blogs wie Tumblr und WordPress. Und inzwischen gibt es tausende von Blogs zu allen möglichen Themen, von Kultur bis Politik. Wie bist du denn zum Bloggen gekommen? Ich bin immer viel und gerne gereist und hatte Lust, den Freunden und Bekannten zu Hause quasi in Echtzeit von meinen Reisen zu berichten. Besonders reizvoll fand ich es, die Texte mit Bildern und mit kurzen Video- und Audioaufnahmen verbinden zu können. Und so entstand mein Blog Reiselust, den ich bis heute führe. Susanne, du bist Podcasterin. Was ist eigentlich ein Podcast und warum hast du dich für diese Form des Erzählens entschieden? Ein Podcast ist sozusagen ein Audiobeitrag, der gestreamt wird oder den man als Audiodatei herunterladen kann. Ein Podcast ist sozusagen Radio, englisch Broadcast, für Leute mit einem iPod. So ist der Name entstanden. Ohne Leute wie Matthijs gäbe es uns übrigens gar nicht, denn Blogger haben das Podcasten erfunden. Es hieß am Anfang nämlich Audioblogging. Es gibt heutzutage viele Radio- und TV-Sender, die ausgewählte Sendungen als Podcast anbieten. Es gibt aber auch eine große freie Szene von Podcastern, also Privatpersonen, die sich mit allen möglichen Themen beschäftigen. Ich selbst mag es einfach, Geschichten zu hören. Ich bin eine leidenschaftliche Radiohörerin. Und da ich Science Slams liebe, also kurze unterhaltsame Vorträge über wissenschaftliche Themen, kam ich auf die Idee, einen Podcast zu machen, in dem ich kurz und witzig physikalische Phänomene erkläre. Danke, Susanne. In der Schule war Physik nie so mein Ding. Also ja, vielleicht mache ich das mal. So, wir hatten bis jetzt Angebote für LeserInnen und HörerInnen. Murat, bei dir geht es eher um Bilder, oder? Ja, um bewegte Bilder. Ich habe einen eigenen Channel namens Nachgericht und stelle Videos ins Netz. Ich weiß, jetzt denken alle an Katzenvideos, Schminktipps oder Skaterunfälle. Aber auch auf YouTube gibt es ernsthafte und professionelle Inhalte. Moment, habe ich das richtig verstanden? Nachgericht? Hat das was mit Nachrichten oder mit Nachspeisen zu tun? Mit Nachrichten, natürlich. Mir sind in den News immer wieder Schlagzeilen aufgefallen, die scheinbar auf klaren Fakten beruhten. Zum Beispiel heißt es dann, 2/3 aller Deutschen haben Angst, ihren Job zu verlieren. Oder so ähnlich. Ich recherchiere dann die Statistiken zu dem Thema und wenn sich herausstellt, dass das nicht stimmt, mache ich ein lustiges, satirisches Video, in dem ich die Aussagen und die Daten einander gegenüberstelle. Also eine Art Faktencheck. Ich versuche auch zu erklären, wie es zu der Meldung gekommen ist. Oft verstehen Journalisten nämlich einfach keine Statistiken. Ich erzähle also die Geschichte von Meldungen. Und das macht echt Spaß. Mit meinem Channel verdiene ich ein nettes Taschengeld, aber für die Miete reicht es nicht. Ah, interessant. Auf die Geldfrage kommen wir noch zurück, Murat. Jetzt zu Lian. Lian, wie bist du auf die Idee gekommen, ausgerechnet mit Instagram Geschichten zu erzählen? Ach, das ergab sich einfach. Ursprünglich war Instagram ja nur eine ganz normale Plattform zum Teilen von Bildern oder Videos. Inzwischen aber gibt es die Anwendung Stories, die zunehmend an Beliebtheit gewinnt und auch professionell genutzt wird. Ich arbeite zum Beispiel als freie Journalistin für die Online-Ausgabe einer Zeitung und nutze Instagram Stories für ganz kurze Berichte und Kommentare zur Tagespolitik. Ich kann mit Videosequenzen oder Fotoslideshows arbeiten, in die ich Texte, Symbole oder Sprechblasen integriere. Sozusagen Journalismus im Miniaturformat. Manche Leute sagen, das sei kein ernstzunehmender Journalismus, aber in diesem Medium geht es auch nicht um tiefgründige Analyse. Es geht um Reichweite, also darum, wie viele Leute ich mit meinem Medium erreichen kann. Und seitdem ich Instagram nutze, bekommen meine Beiträge viel mehr Aufmerksamkeit. Danke, Lian, für diesen Beitrag. Eines möchte ich an dieser Stelle noch anmerken. Matthijs sagte, er sei schon immer gern gereist und habe einfach Lust gehabt, seinen Freunden von seinen Reisen zu berichten. Susanne berichtete, sie habe schon immer gerne Geschichten im Radio gehört. Murat erzählte, dass ihm bestimmte Schlagzeilen aufgefallen seien, die ihn zum Nachdenken gebracht hätten. Und Lian meinte, ihre Beiträge hätten durch Instagram mehr Aufmerksamkeit bekommen. Scheinbar gibt es viele unterschiedliche Gründe und Möglichkeiten, mit digitalen Medien Geschichten zu erzählen. Ich würde euch jetzt gern bitten, in kurzen Statements noch etwas zu euren jeweiligen Medien zu erzählen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gleich geht es also weiter. Zunächst aber etwas Musik, passend zum Thema.